WDR 5. Neugier genügt. Es wird an sich gut angenommen. Der eine wirft etwas mehr, der andere etwas weniger rein. Für die Rettung Schiffbrüchiger. Ja. Ich weise auch immer drauf hin, weil ich selber früher 13 Jahre zur See gefahren bin. Immer volle Kraft voraus. Und das bei jedem Wetter. Wir können das, wir machen das. Wir sind die Seenotretter. Die Spendendose steht auf der Theke der Gaststätte Kaiser Friedrich von Kurt-Uwe Richter im Bremer Schnurrviertel. Sie hat die Form eines Ruderrettungsbootes. Eine von 14.000, die überall im Land auf Spenden warten. Rund 200 bis 250 Euro, schätzt der Wirt, kommen so jedes Jahr für die Männer in Rot zusammen. Männer, und es sind tatsächlich fast ausschließlich Männer, die sich in 54 Rettungsstationen entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste zum Einsatz bereithalten. Um die Besatzungen havarierter Schiffe an Bord zu nehmen, um kranke Seeleute ins nächste Hospital zu transportieren. Um Freizeitskippern, denen der Sprit ausgegangen ist, mit einem Kanister Schiffsdiesel auszuhelfen. Oder einem Fischkutter in Not zu helfen. Ja, moin. Wir sind hier in Meyerslau und haben ein Netz in der Stube. Von dem hierher kommen, ich kämpfe nur eine Stunde hier rum, weil ich kriege das doch nicht los. Ja, geht los. Wir kommen. Menschen in Seenot zu helfen, diese Aufgabe stand für die Seenotretter schon vor 150 Jahren im Mittelpunkt. Mit Welthandel, Industrialisierung und Dampfschifffahrt hatte der Schiffsverkehr Mitte des 19. Jahrhunderts enorm zugenommen. Damit wuchsen auch zugleich die Risiken in dem von Untiefen, Stürmen und Nebel heimgesuchten Seegebiet. Am 29. Mai 1865 gründeten Seefahrer und Kaufleute, Advokaten und Schiffsräder in Kiel die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Zeit dafür war einfach reif. Wenige Jahre zuvor war das Auswandererschiff Johanne vor Spiekeroog gestrandet. 84 Menschen ertranken. Es heißt, die Inselbewohner hätten tatenlos vom Ufer aus zugesehen und nur darauf gewartet, dass lukrative Ladung aus dem Wrack antrieb. Die Methoden der Seenotrettung waren anfangs einfach und riskant. Mit offenen Ruderbooten kämpften sich die Rettungsmänner durch stürmische Brandung zu einem Havaristen vor, sofern der überhaupt in Sichtweite vom Ufer auf Hilfe hoffte. Auch von Land aus versuchten die Helfer einzugreifen, wenn das Unglücksschiff nicht allzu weit entfernt war. In der Eingangshalle der Zentrale der Seenotretter in Bremen erinnert sich die Gesellschaft ihrer Ursprünge. Pressesprecher Christian Stiepeldey erklärt ein altes Rettungsgerät, das dort in einer Vitrine zu sehen ist. Und man hat Raketenapparate entwickelt, also Apparate, mit denen man von Land aus, vom Strand aus, eine Leinenverbindung zu einem gestrandeten Schiff herstellen konnte. Wichtig war es erstmal, einen Kontakt zu einem Havaristen zu bekommen. Solange ein Schiff noch nicht von der Brandung zerschlagen war und die Masten noch standen, hat man versucht, an einer möglichst hohen Stelle des Havaristen eine Leine festzumachen. War die erste Leine zu dem Schiff hinübergeschossen, folgten weitere, stärkere Seile, um eine Art Flaschenzug herzustellen. Und die Retter schickten auch eine Gebrauchsanweisung auf einem Stück Segeltuch per Seil hinüber. Da stand auf Deutsch und auf Englisch drauf, was man denn damit zu tun hatte. Nämlich zum Beispiel, dass man sich einen möglichst hohen Punkt suchen soll, die Leine gut festmachen soll und dann ein Signal an die Retter an Land geben soll, wenn alles klar ist, damit dann die nächsten Schritte erfolgen können. Und das bedeutete Einsatz der Hosenboje. Die Hosenboje ist im Prinzip ein Rettungsring mit einer angenähten Segeltuchhose. Mit Hilfe dieses zwischen Schiff und Land hin- und her pendelnden, schwankenden Notsitzes konnte jeweils ein Schiffbrüchiger an Land gezogen werden, wenn alles gut ging. Die mussten wirklich einzelner rein und es ist durchaus vorgekommen, dass während einer laufenden Rettungsaktion das Schiff auch zerschlagen worden ist, der Mast gefallen ist. Wir kennen auch solche Berichte, aber sehr, sehr viele glückliche Rettungen sind mit dieser an sich simplen Konstruktion eines Flaschenzuges erfolgt. Erst in den 1950er Jahren wurden Raketenstationen und Hosenbojen eingemottet. Neue, wesentlich effektivere Methoden der Seenotrettung kamen auf. Der stark motorisierte Seenotkreuzer mit einem Tochterboot im Huckepack, das wegen seines extrem geringen Tiefgangs überall hinkommt. Ein Rettungskreuzer auf Kontrollfahrt in der Außenelbe vor Cuxhaven. Am Bug steht in großen Lettern SAR, Search and Rescue, Suchen und Retten. Die auffällig weiß-rot lackierte Hermann Helms gehört zur 27,5 Meter Klasse der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. 1985 nahm sie den Dienst auf. Das Schiff ist benannt worden nach dem ehemaligen Vorsitzer, der in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 80er Jahre die Geschicke der Gesellschaft geleitet hat, den Wiederaufbau, und traditionell wird nach einem verstorbenen Vorsitzenden dann auch ein Schiff benannt. Hanno Renner steht am Fahrstand. Der schlanke 42-Jährige in seinem roten Overall ist der Kapitän des Kreuzers oder, wie man hier sagt, der Vormann. Vier Seenotretter sind jeweils 2 Wochen Tag und Nacht an Bord im Dienst, bis sie von einer frischen Besatzung abgelöst werden und 2 Wochen an Land frei haben. Wir haben ein sehr buntes Einsatzspektrum und auch relativ viel zu tun. Das reicht halt von Hilfeleistung für die Berufsschifffahrt, von medizinischen Einsätzen bis hin zu den klassischen Hilfeleistungen für die Sportschifffahrt, die gerade im Sommer dann zunimmt und einen Großteil unserer Arbeit ausmacht. Nun, das liegt einfach daran, dass die Segler zahlenmäßig überlegen sind. Elbe Traffic mit der Lagemeldung um 10.36 Uhr. Die aktuelle Wettersituation auf der Außenelbe: gute Sicht, südwestliche Winde, Stärke 4. Wasserstandsvorhersage für Cuxhaven: nächstes Niedrigwasser, 11.47 Uhr, minus 0,1 Meter. Nächstes Hochwasser, 17.16 Uhr, minus 0,1 Meter. Dann kommt noch dazu, dass da eben viel Reiseverkehr, viel Durchgangsverkehr ist hier, gerade auf der Elbe. Segeljachten, die im Sommer das schöne Segelrevier in der Ostsee aufsuchen und dann entsprechend zum Saisonende auch wieder zurückfahren, die sind nicht ortskundig hier. Und das kann manchmal zum Verhängnis werden. Zudem ist halt die Elbe ein sehr schwieriges Revier aufgrund der starken Strömung, der vielen Sandbänke und Untiefen. Ja, aber auf die Art und Weise wird es hier nie langweilig. Die Hermann Helms hat 2 identisch ausgerüstete Fahrstände. Das Cockpit unten ist trocken, warm und auf allen Seiten geschlossen. Der 2. Fahrstand auf dem oberen Deck ist offen und nur durch eine Stahlwand und Panoramascheiben gegen den Wind geschützt. Heute meckert niemand über das Wetter. Hanno Renner hat sich im offenen Fahrstand oben eingerichtet. Schön an der frischen Luft. Ja. Im Sommer ist das wie Cabrio fahren und im Winter ist das verdammt kalt. Trotzdem, wenn es ernst wird, ist der Platz des Vormanns auf dem oberen Fahrstand. Wenn wir Suche betreiben auf See, dann ist Augeshöhe wichtig. Je höher Sie sind, desto besser können Sie da ein Objekt erkennen, sprich ein Mensch im Wasser. Da guckt nur noch der Kopf raus. Und wenn Sie dann 2-3 Meter See haben, dann kann man sich vorstellen, wie wahrscheinlich das ist, dass man diesen Menschen entdeckt. Da gehört schon so viel Glück auch dazu. Und das schaffen wir nur von einem Fahrstand, der entsprechend hoch angeordnet ist. Hallo Herr Goldenstein, ja. Wollt ihr da jetzt anlegen? Braucht ihr da Rücksicht oder können wir noch so vorbei? Wir legen am Hafner-Dampfer, also hier landen wir an. Wir können auch normal vorbei, alles klar. Auf Funkkanal 71 sprechen sich die Elblotsen miteinander ab. Die Informationen können und sollen von allen Schiffen im Revier mitgehört werden. Bei guter Sicht und ruhiger See wirkt das Defilé der großen Pötte geordnet und diszipliniert. Niemand denkt in diesem Moment an Notfälle. Aber die Hermann Helms ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wir sind ausgerüstet wie ein ganz normaler Rettungswagen, an Land auch. Wir haben alles, was wir brauchen, EKG, Sauerstoff, Defibrillator, und Verbandszeug und alles, was dazugehört. Kai Schöps, 36 Jahre alt, ist in der 4-köpfigen Besatzung der Rettungsassistent. Wenn es ernst wird, schnappt der Mann im roten Overall die stets gepackten Sanitätskoffer. Das meiste ist eigentlich, dass sie einen Herzinfarkt haben, Schlaganfall, alles sowas. Dann fahren wir dann zum anderen Schiff, gehen da längsseits und steigen dann meistens mit dem Arzt rüber, versorgen den dann und wird dann zu uns an Bord verbracht mit einer Trage und dann können wir alles machen. Im Handumdrehen wird der Tisch in der Messe, dort essen die Männer normalerweise, zum Krankenbett umgebaut. Die Sanitäter schnallen den Patienten an, denn die Hermann Helms kann heftig rollen und schaukeln. Aber heute ist es ruhig, also Zeit für eine kleine Übung. Auf dem schräg nach hinten abfallenden Deck ist das flache Tochterboot Biene festgeklinkt. Die Biene kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Wasserstand im Wattenmeer zu niedrig ist. Das Tochterboot braucht nur 75 cm Wasser unterm Kiel. Wo die Biene nicht hinkommt, kann man zu Fuß gehen, witzeln die Männer an Bord. Timo Wieck, der zweite Nautiker, sitzt am Fahrstand der Biene. Langsam zieht eine Kette das Tochterboot auf der schiefen Ebene rückwärts ins Wasser. Gut, dass heute wieder kontrolliert wird, ob alles funktioniert. Denn der Motor des Tochterbootes springt nicht gleich beim ersten Mal an. Timo Wieck und seine Biene waren auch dabei, als die Crew der Hermann Helms im vergangenen Sommer 3 Fischer rettete. Ja, wir saßen hier zu Abendessen und dann haben wir über den Rivierfunk gehört, dass ein Fischkutter gekentert ist. Dann sind wir losgefahren. Auf dem Weg dahin war das alles ziemlich klar, das ist ein Zehnerloch. Auf jeden Fall braucht man da einen gewissen Wasserstand, um dorthin zu kommen. Und es herrschen dort sehr starke Strömungen. Da hat der Fischkutter einen Netzhaker gehabt, das heißt, dass das Netz am Grund mit einem Stein oder einem alten Baumstamm kollidiert ist. Und so ist das Schiff gekentert. Als die Hermann Helms am Zehnerloch eintraf, trieb der Krabbenkutter Wattenmeer schon mit dem Kiel nach oben. Die Fischer hatten es jedoch geschafft, sich auf den umgeschlagenen Bootsrumpf zu retten. Die Biene ging längsseits und nahm die 3 Fischer an Bord. Auf dem Rettungskreuzer angekommen, verteilte die Crew trockene Klamotten. Und dann saßen die natürlich hier bei uns in der Messe und dann ist ihnen das erstmal so richtig alles bewusst geworden. Erwarten die Retter dann von den Schiffbrüchigen Dankbarkeit? Die haben mit sich selber zu tun. Das kommt meistens erst später. Immer volle Kraft voraus und das bei jedem Wetter. Wir können das, wir machen das, wir sind die Seenotretter. Glimpflich verlaufene Rettungsaktionen, wie im Fall des Kutters Wattenmeer, tauchen in der Lokalzeitung meist nur als Einspalter auf. Anders ist das bei dramatischen Schiffsunglücken, bei denen auch Passagiere in Gefahr geraten. Zum Beispiel beim Unglück der Lisco Gloria im Oktober 2010. Auf der Ostsee in Höhe der Insel Fehmarn war die zwischen Kiel und dem litauischen Klaipeda pendelnde Autofähre in Brand geraten. Andreas Lubkowitz, der damalige Pressesprecher, fasste im Radio die Berichte der Seenotretter zusammen. Das war eine sehr bewegende Situation an Bord. Die Menschen dort zu sehen, die da in der Ecke kauerten, die kaputt waren, die teilweise keine Schuhe anhatten. Kinder mit ihren Müttern, eine ganze Schulklasse, die dort sich aufgehalten hat. Sodass wir dann also auch zusehen mussten, dass wir sie nicht allzu lange auf dem Schiff lassen, sondern möglichst schnell von Bord bekommen und dann gleich irgendwo hinein, warm, trocken, mit Decke, mit Lebensmitteln versorgen. 28 Personen sind verletzt, aber alle 236 Menschen an Bord der Lisco Gloria, Passagiere und Besatzung, können von herbeieilenden Schiffen, darunter 5 Rettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, in Sicherheit gebracht werden. Nicht immer aber gibt es bei solchen Einsätzen ein Happy End. Adolf Bernpol, bitte kommen, bitte kommen. Adolf Bernpol, Adolf Bernpol, bitte melden Sie sich. Aber die Adolf Bernpol meldete sich nicht mehr. Im Februar 1967 wurde der auf Helgoland stationierte Rettungskreuzer selbst Opfer eines schweren Orkans, möglicherweise einer plötzlich emporbrausenden, haushohen Monsterwelle. Die 4 Besatzungsmitglieder und 3 schiffbrüchige niederländische Fischer, die die Bernpol zuvor an Bord genommen hatte, kamen ums Leben. 4 von insgesamt 45 Rettungsmännern, die seit der Gründung der Gesellschaft vor 150 Jahren ihren Einsatz mit dem Leben bezahlt haben. Ihre Namen stehen auf einer Tafel in der Rettungszentrale in Bremen. Der Schock über die Toten der Bernpol wirkte lange nach bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Denn eigentlich kann so etwas nicht passieren, dachte man damals. Eigentlich sind die Rettungskreuzer äußerst stabil konstruiert. Sie sind gebaut als sogenannte Selbstaufrichter, erklärt Vormann Hanno Renner von der Hermann Helms. Das Schiff ist so konstruiert, dass es sich aus jeder Lage selber wieder aufrichtet. Das heißt, wenn es tatsächlich von einer Monsterwelle oder einer Grundsee getroffen wird und kentern würde, erzeugt der Aufbau so viel Auftrieb, dass das Schiff sich wieder aufrichtet. Der Schwerpunkt ist ganz tief unten, die Maschinen, alles, die sorgen dafür für einen Drehmoment. Und wie ein Stehaufmännchen kommt das Schiff dann wieder hoch. Ja, moin, wir sind hier in Meyersdorf und haben nett in der Stube. Wenn ich hierher komme, ich kämpfe nur eine Stunde hier rum, weil ich kriege das doch nicht los. Ja, geht los. Wir kommen. Koordiniert werden die Einsätze aller deutschen Rettungsboote von der Zentrale in Bremen. Wenn ein Notruf eingeht, wie gerade eben, als ein Fischerboot meldete, dass sich sein Netz in der Schraube verfangen hat, wird hier entschieden, was zu tun ist. Welcher Rettungskreuzer ist in der Nähe? Muss ein Arzt mitfahren oder ein Hubschrauber der Marine alarmiert werden? Einen Überblick gibt die elektronische Seekarte auf den Monitoren, sagt Kapitän Dirk Hinners-Stommel, der Chef der Seenotleitung. Wir überwachen mit unserem Einsatzleitsystem die ganze Küste mittels AIS. Das automatische Identifikationssystem AIS sendet im Takt weniger Sekunden ständig Daten wie Position eines Schiffes, Kurs, Geschwindigkeit über Funk und ist seit ein paar Jahren für alle größeren Schiffe vorgeschrieben. Und auf unserer Karte sehen Sie die Position von allen Schiffen in der deutschen Bucht und auch von unseren Einsatzmitteln. Das sind die grünen Markierungen dort. Einsatzmittel, das sind die Kreuzer und kleineren Boote der Gesellschaft. Es sieht entlang der Küste von Nord- und Ostsee ganz schön grün aus. Und der Fischkutter mit dem Netz in der Schraube? Kreuzer Eiswette weiß schon Bescheid, sagt Operator Wilfried Leink. Die sind jetzt dort unterwegs, also Nordstrand, und geben dort Hilfe. Fahren dort jetzt im Moment mit 17 Knoten, sind die auf dem Weg zum Havaristen und werden dort Hilfe leisten. Die werden den wahrscheinlich in Schlepp nehmen und werden den in den nächsten Hafen schleppen. Die Gesellschaft betreibt viel Aufwand und das rund um die Uhr. 180 festangestellte, bezahlte Kräfte wie die vier Männer der Hermann Helms und 800 Freiwillige, darunter 35 Frauen, arbeiten in der Seenotrettung. Und das alles wird mit dem Kleingeld aus den Spendenschiffchen bezahlt? Pressesprecher Christian Stiepeldey schüttelt nachsichtig den Kopf. Immerhin, sagt er, komme allein aus den Spendenschiffchen fast 1 Million Euro pro Jahr zusammen. Aber das alleine würde den Rettungsdienst nicht ermöglichen. Wir haben insgesamt einen Haushalt von 33 bis 36 Millionen Euro pro Jahr. Das mit Abstand meiste Geld überweisen die rund 300.000 regelmäßigen Spender. Manch alter Seebär oder Freizeitskipper vermacht im Testament sein Vermögen der Gesellschaft. Und etliche Richter verhängen Bußgelder zugunsten der Seenotretter. Vom Staat aber fließt kein Geld. Die Gesellschaft sieht darin auch Vorteile. Also niemanden zu haben, keine Behörde, keinen Staat zu haben, der, weil er Geldgeber ist, mit am Tisch der Mitsprache sitzt und mitdiskutieren will, wie der Rettungsdienst denn besser oder anders zu organisieren ist. Niemand, der sagt, zeig uns mal die Einsatzstatistik, ist diese Station denn überhaupt noch nötig, wie viele Einsätze hat die denn so. Solchen Diskussionen sind wir alle nicht ausgesetzt. Wir können frei entscheiden, wann wir es für nötig halten, die Seenotretter wie auszurüsten. Wären nicht auch Out-of-Area-Einsätze vorstellbar, etwa im Mittelmeer, wo derzeit tausende Flüchtlinge in Seenot und Lebensgefahr geraten? Hier sind sehr häufig sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig in einer Notlage, die auf schlecht ausgerüsteten Schiffen ohne schiffseigene Rettungsmittel alle zusammen in eine Notsituation geraten. Hinzu kommt, dass wir es hier nicht allein mit Schiffbrüchigen zu tun haben, sondern Menschen, die möglicherweise stark verletzt sind, die eine Infektionskrankheit in sich tragen, die vielleicht Waffen bei sich führen. Also wir haben auch polizeiliche und staatliche Aufgaben, die gleichzeitig zu erledigen sind. Den Flüchtlingen im Mittelmeer zu helfen, klinge zwar nach einer politisch populären Forderung, meint Pressesprecher Christian Stiepeldey. Aber tatsächlich wäre die Seenotrettungsgesellschaft damit überfordert. Unsere größeren Seenotkreuzer sind mit 4 Mann rund um die Uhr besetzt, sind 20 Meter bis 28 Meter lang. Wenn Sie sich so ein relativ kleines Schiff vorstellen, was mit sehr vielen Menschen und dann noch mit dieser komplexen Lage und diesen gleichzeitigen Situationen auch polizeilicher Natur zu tun hat, umgehen soll, dann ist schon klar, dass das nicht das geeignete Mittel ist. Und wenn man dann noch einen Blick auf die Landkarte wirft und unsere kleinen, relativ kleinen Gebiete von Nord- und Ostsee mit dem sehr weitläufigen Mittelmeer vergleicht, dann ist auch ersichtlich, dass die Kapazitäten und Reichweiten unserer Rettungsfahrzeuge gar nicht dafür ausreichen würden. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.